Kundgabe 6416. Empfangen durch Bertha Dodder am 2.12.1955. Gottes nie endende Liebe. Meine Liebe gehört euch immer und ewig. Und diese Liebe veranlasst mich, euch Hilfestellung zu leisten im Kampf wider meinen Gegner, euch mit Kraft zu versorgen, wo ihr allein zu schwach seid, und euch ein Licht anzuzünden, damit ihr sehet, wohin der Weg führt, den ihr einschlaget oder schon wandelt. Und meine Liebe veranlasst mich ferner, überall Warnzeichen aufflammen zu lassen, wo eine Gefahr euch droht. Ihr brauchet also niemals blindlings ins Verderben hineinzurennen. Ihr könnet immer euch zuvor entscheiden, wo ihr gehen wollet. Ihr laufet also nicht aus Unwissenheit dem Abgrund entgegen, sondern ihr könnet jederzeit noch abkehren von dem eingeschlagenen Weg. Denn meine Liebe gibt euch nicht auf und überlässet euch nicht eurem Schicksal. Und so werdet ihr Menschen in der Endzeit vielerlei erleben, was ihr als Warn- und Mahnzeichen ansehen und bemerken sollet. Ihr werdet hingewiesen auf alle Gefahren, die euch drohen, von mir selbst, der ich auf Erden mir ergebene Diener habe, die euch in meinem Auftrage mein Wort vermitteln, die für mich arbeiten mit allem Ernst und Eifer und denen ich daher auch immer Anweisungen geben kann, die nur eure Errettung bezwecken. Ich kann mich durch den Mund aller derer selbst äußern, die mir ergeben sind und für mich und meine Lehre eintreten. Und durch diese kann ich auch euch Menschen direkt ansprechen. Ob ihr mich aber anhöret, ob ihr meine Forderungen erfüllt, die ich euch stelle, um eurer Seligkeit willen, das ist euch allein überlassen. Meine Liebe wendet euch alles zu, was euch zur Seligkeit verhelfen kann. Meine Liebe wird euch immer zu führen bereit sein, und meine Liebe wird euch im Übermaß Kraft und Gnade schenken, die aber immer nur dann wirksam werden kann, wenn ihr selbst es wollet. Ihr alle aber sollet euch bewusst sein meiner nie endenden Liebe zu euch und diese Liebe mir erwidern wollen, indem ihr ohne inneren Widerstand euch von mir führen lasset, indem ihr mich stets willig anhöret, wenn euch mein Wort vermittelt wird, indem ihr meinen Anweisungen Folge leistet und stets meinen Willen erfüllet, der euch durch mein Wort kundgetan wird. Solange ihr auf Erden weilet, lasse ich nicht nach, um euch und eure Liebe zu werben, und niemals gebe ich euch vorzeitig auf. Und selbst eure gänzliche Abkehr von mir bestimmt mich nur dazu, neue Möglichkeiten zu schaffen, um eure dereinstige Rückkehr zu mir zu fördern. Ihr gehöret mir und bleibet mein bis in alle Ewigkeit. Dass ihr euch freiwillig in ein anderes Bereich begeben habt, dass ihr freiwillig euch einen anderen Herrn wähltet, hält euch doch nicht ewig von mir getrennt. Denn mein Anteil gebe ich nicht auf, weil ihr aus meiner Liebe hervorgegangen seid und eure Ursubstanz gleichfalls Liebe ist, also mir gehöret. Darum wird euch meine Liebe verfolgen und immer nur harren, dass ihr euch öffnet und eure einstige Abwehr aufgebet. Und darum wird auch die Endzeit euch so viele Beweise meiner Liebe geben. Ihr werdet mein offensichtliches Wirken immer wieder feststellen können. Ich werde euch alle ansprechen, nur in verschiedener Weise, je nach dem Grade eurer Reife oder nach eurer Abwehr. Aber alle solltet ihr meine Stimme vernehmen, ehe das Ende gekommen ist. Und alle solltet ihr noch Gelegenheit haben, mit eurem Gott und Vater in Verbindung treten zu können. Denn meine Liebe höret nimmer auf, und sie wird euch gelten immer und ewig, und euch auch sicher einmal zurückführen zu mir. Amen.